beherrscht die freien Handelszonen. Schon früher hab ich den Preis mal angezogen, wie Designer-Markenhosen aus feinster Garderobe, und bin Freitagnachts einfach mal mit ein paar Sluts zu einem einsamen Thailand-Strand geflogen. Hing unter Palmen ab wie Kokosnüsse und fuhr im Boot die Küste und hab noch nicht den halben Tag für Fotoschüsse mit Fans am Hotelempfang, Modell gestanden. Yo, das alles ist so schnell gegangen. Und heute komm ich an dem weißen Tester raus und seh Bitches vor mein Schloss anlagern. Sie hängen öfter mal am Turm, die der Götterhammer. Wollen mich treffen, weil sie Geltungsdrang haben. Doch alles, was sie trifft, sind meine Selbstschussanlagen. Ich geb Pelz umhangtragend jedem Spaß, die Rapper bringt. Selbst Competition findet keine statt wie Navi im Provinznest. Bitches ist Kollege, internationaler Player. Zähl das Paper, keine Gegner, Kid, ich roll über die Hater mit dem weißen Tester raus. Ich mach ein Massaker, meine Platten bleiben Klassiker. Genau wie mein weißer Tester raus. Im Mondscheinlicht, weiß, wie kolumbianisches Coca-Bitch. Ich komm an dem weißen Tester raus. Ich mach ein Massaker, meine Platten bleiben Klassiker. Genau wie mein weißer Tester raus. Weißer Tester raus, weißer Tester raus. Ich wurde mit Selfmade zum Star. Seitdem nimmt der Takeover Fahrt auf wie eine Helmkamera. Bei der Rallye Dakar als bester Rapper betitelt. Doch obwohl ich fly bin ich auf dem Teppich geblieben. Wie Aladdin und Prinzessin Jasmin, Kid. Es ist der Boss, der für eine Modezeitschrift Posen einnimmt, wie die Wehrmacht, die in Polen einschritt. Zum Taking Over, ich koch mit Baking Soda. Schnelles Geld mit Coca, Bitch, Rainy Yoda. Yo, mein weißer Tester raus, bringt Hip-Hop in die 80er. Geh du weiter, Trap-Song, Clown, der Big Boss liefert Klassiker. Ob Recross oder Khalifa, du Bitch kopierst und ahmst sie nach. Es ist wie eine Highschool, jeder spinnt voll mit dem Army-Stuff. Fick dich, Homo. Siehst du das Domizil vom Boss? Machst du den Bogen um das Schloss wie beim Disney-Logo? Bitch, es ist Kollege, internationaler Player. Zähl das Paper, keine Gegner, Kid. Ich roll über die Hater mit dem weißen Tester raus. Ich mach ein Massaker, meine Platten bleiben Klassiker. Genau wie mein weißer Tester raus. Im Mondscheinlicht, weiß, wie kolumbianisches Coca-Bitch. Ich komm an dem weißen Tester raus. Ich mach ein Massaker, meine Platten bleiben Klassiker, genau wie mein weißer Tester Rosa. Weißer Tester Rosa, weißer Tester Rosa.